Nummer 24 und 25. Hallo Frau Hofmann, schön, dass Sie sich für das Amt der Betriebsrätin interessieren. Ja, ich möchte mich in der Firma für andere einsetzen und für den Betriebsrat kandidieren. Frauen sind da ja noch unterrepräsentiert. Ich freue mich, wenn Sie sich zur Wahl stellen. Als langjähriger Betriebsrat gebe ich Ihnen gerne einige Infos. Wie Sie wissen, muss der Arbeitgeber bei vielen Entscheidungen den Betriebsrat mit einbeziehen. Ja, zum Beispiel, ob einer Kollegin oder einem Kollegen gekündigt werden darf. Das ist richtig. Aber im Betriebsrat geht es nicht nur um das Wohl der Mitarbeitenden, sondern auch um das Wohl der Firma. Kündigungen sind da nicht zu vermeiden. Das erzeugt Spannungen, die man aushalten muss. Zudem müssen Sie sich auch mit Themen beschäftigen, die nichts mit Ihrem Beruf zu tun haben, also Neues dazulernen. Genau das möchte ich. Da haben Sie schon mal gute Voraussetzungen. Es ist sehr wichtig, dass Sie nach Ihrer Wahl durch die Belegschaft an einer Grundlagenschulung teilnehmen, damit Sie wissen, welche Aufgaben und Rechte Sie als Betriebsrätin haben. So können Sie Konflikte zwischen Mitarbeitenden und Unternehmen konstruktiv lösen. Wie ist es denn mit meinem Beruf? Als Betriebsrätin arbeite ich ja ehrenamtlich. Heißt das, dass ich meine Freizeit dafür opfern muss? Nein. Der Arbeitgeber muss Ihnen Arbeitszeit zur Verfügung stellen, aber kein zusätzliches Geld geben. Okay, das ist akzeptabel. Nummer 26 und 27. Bioladen Grünland, Schreiner? Guten Tag, Veggie-Manufaktur, Budra, mein Name. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, es ist gerade nicht viel los. Unsere Manufaktur stellt Produkte aus Pflanzeneiweiß her, die für Ihren Bioladen interessant sein könnten. Vegetarische Produkte haben wir schon sehr viel im Sortiment. Ich denke nicht, dass wir da noch was brauchen. Wir vertreiben hauptsächlich regionales Gemüse und Obst. Was ist denn an Ihren Produkten so besonders? Wir nutzen ausschließlich Pflanzen aus dem regionalen Bioanbau, denken hinsichtlich der Rezeptur aber über die Grenzen hinaus. Neben indischen und japanischen stellen wir zum Beispiel auch äthiopische oder persische Delikatessen damit her. Das gibt es nur bei uns. Das hört sich nicht schlecht an. Wie ist denn der Preis für Ihre Produkte? Unsere Preisliste lasse ich Ihnen gerne zukommen. Wenn Sie einverstanden sind, richten wir in Ihrem Laden mal einen kleinen Tisch ein, wo Ihre Kundinnen und Kunden unsere Produkte kostenfrei probieren können. Dann können Sie sich ein Bild von unserem Angebot machen. Gerne, am besten an einem Samstag. Ende des Tests hören Teil 1.